Diesmal haben wir eine wirklich unglaubliche Geschichte für euch über Märchenfiguren, die ihr Märchenbuch einfach verlassen. Die Augen zu und durch die Buchdecke hinab ins Ungewisse. Bloß raus. Aus den Geschichten. Da waren wir schon so lange drin. Da sind wir einfach raus. Genau, raus. Raus aus dem Buch und rein in die Wirklichkeit, also in unser normales Leben. Vielleicht ist die Geschichte sogar wahr, vielleicht aber auch nur ein Märchen. Oder beides? Lasst euch am besten überraschen. Vier gute Freunde ziehen durch das Land, vier frohe Musikanten. Der eine spielt die Laute und schreit charmant, der andere haut die Pauke ganz rasant, der dritte maunzt die Nachtmusik, der vierte kräht das Morgenlied. Vier gute Freunde ziehen durch das Land und halten fest zusammen. Der eine spielt den Räuben manch bösen Streich, der andere haut den Hauptmann windelweich, der dritte schärft die Krallen gut, der vierte macht den anderen Mut. Vier gute Freunde ziehen durch das Land. Wer hat die vier erkannt? Na klar, in dem Lied sind die Bremer Stadtmusikanten gemeint. Der Hahn, die Katze, der Hund und der Esel, die sich zusammentun, um Musik zu machen. Aber sie sind nicht die Märchenfiguren aus unserer unglaublichen Geschichte. Obwohl sie auch zu viert sind und auch mal singen. One, two, three. Eine Welt voller Wunder. Erstmal sehen. Eine Welt voller Wunder. Erstmal fressen. Eine Welt voller Wunder. Und das Singen nicht vergessen. Singen macht die Welt noch bunter. Bravo, bravo. In unserer unglaublichen Geschichte sind der böse Wolf, die Hexe und die Pechmarie die singenden Märchenfiguren. Und der vierte Sänger? Ein ganz normaler Junge aus unserer ganz normalen Welt. 11 Jahre alt ist er und er heißt Oliver oder kurz und knapp Olli. Ganz normal und doch unglaublich. Naja, ich weiß, ihr habt damit kein Problem, aber die meisten Erwachsenen, vor allem Eltern. Aber die haben ja oft Probleme, wie auch die Eltern von Olli. Und erst deswegen lernt Olli die Märchenfiguren überhaupt kennen und weiß seitdem, sie leben mitten unter uns. Auch wenn Eltern das einfach nicht glauben wollen. Eine unglaubliche Geschichte. Kinderhörspiel von Gabriele Bigott. Würde nicht so kommen, mach! Die Ampel ist grün, Oliver. Oh Mann, die sieht echt Wahnsinn aus. Da sieht man gar nichts mehr an. Na prima, mein Sohn. Jetzt ist sie rot. Alte Hexe. Was? Wer? Da, die da. Also ich nehme nicht an, dass du diese kleine alte Dame dort meinst. Die, genau die. Sag mal, schämst du dich nicht, diese nette Frau als alte Hexe zu bezeichnen? Man sieht das eh bloß nicht mehr an. Echt so stark. Du machst mich noch verrückt. Ewig diese Spinnereien. Jetzt ist sie weg. Jetzt ist grün. Aber du komm schon. Einwandfrei hat die das hingekriegt. Die alte Hexe. Ich rege mich einfach nicht mehr auf. Denkt sich die unsinnigsten Geschichten aus und ich rege mich auf. Nee, mach ich nicht mehr. Halt! Die Ampel ist schon wieder rot. Blöde Ampel. Blöde Ampel. Wo ist die hin? Wer? Die Hexe. Ich bleibe ruhig. Ganz ruhig. Ach, du und deine Geschichten! Ich und meine Geschichten. Sie begreift leider immer noch nicht, was mir passiert ist. Dabei hat sie selber Geschichten genug, wenn mich einer fragt. Zum Beispiel mit Papa. Genug Geschichten. Mir macht's nichts, ehrlich. So sind sie eben, Eltern. Aber als sie das sagte, da in der Kreuzung, wusste sie wieder einmal überhaupt nicht, was gerade passiert war. Ich hatte sie wieder gesehen. Die Hexe aus dem Märchen. Genau gesagt aus dem Märchenbuch. Nicht, dass einer denkt, dass ich ungeheuer auf Märchen stehe. Aber ich war im letzten Sommer aus bestimmten Gründen auf dieses Märchenbuch angewiesen. Es lag in der Laube. In der Laube von Tante Luzi. Und die Laube steht in einer Kleingartenanlage. Allerdings gibt es da keine Kleingärten mehr. Tante Luzi gibt es auch nicht mehr. Vor 2 Jahren ist sie, wie meine Oma sagt, friedlich eingeschlafen. Und seit einem Jahr bauen sie da wo die kleinen Gärten waren, lauter so komische neue Häuser in Reihen nebeneinander. Tante Luzis Laube steht noch da, weil sie unter einer riesigen Eiche steht und die steht unter Naturschutz. Da bin ich hin, in die Laube, abgehauen aus unserem Familienurlaub. Ich hatte es in dieser ollen Ferienhütte einfach nicht mehr ausgehalten. Na, wieso denn? Was heißt denn nicht lieber zum Termin? Nein, auf keinen Fall. Hör mal, eine feste Absprache. Halt ja, mal, Schwester Carrie. Was ist? Oh mein Gott, der Puls. Oh nein, Dr. Malheur. Dr. Malheur, bitte kommen Sie schnell. Wow, was für ein wunderbarer Urlaub. Was für ein zauberhafter Abend. Scheiße. Nächste Woche ist letzter Termin. Spinnst du? Ja, ich hab nur Scheiße gesagt. Moment bitte. Olli, mach mal das blöde Spiel. Ich werde deine Mutter ist nervös. Selber nervös. Oh mein Gott. Die KG ohne Herzschlag. Hallo? Ja, nein, nur dran. Hallo? Wieso denn nervös? Nervös ist gar kein Ausdruck. Mal abgesehen davon, dass nervös überhaupt ein blöder Ausdruck ist. Ich würde sagen, wir waren alle drei am Durchdrehen. Es regnete in Strömen. Es war ätzend. Aber das eigentlich Schlimme war, dass das nicht mal an diesem scheiß Wetter lag. Und eines Nachts... Wer kann denn bitte was fürs Wetter? Hör jetzt auf. Ach, als wenn es ums Wetter ginge. Ja, hör auf, ja? Reiß dich jetzt zusammen. Bitte. Komm, ich halte das nicht mehr aus. Ich halte das schon lange nicht mehr aus. Ach ja. Hau doch ab. Was? Hau doch endlich ab. Ja, was, wenn der Junge nicht wäre? Ach ja. Tu dir keinen Zwang an. Ich hatte den unbedingten Eindruck zu stören. Normalerweise hätte ich längst geschlafen. Es war vielleicht dieser blöde Regen oder was anderes Graues, dass ich so mit offenen Augen dalag. Und irgendwie klopfte mein Herz so komisch. Schneller oder so in der Art wie, mach los, Kumpel, das tut hier eh nichts mehr. Und da machte ich los, mitten in der Nacht. Saß dann, es regnete immer noch, in diesem öden, zugigen Bahnhof, wo nicht mal der Kohleautomat funktionierte und es ziemlich gemein nach Pisse stank. Und stieg einfach in den nächsten verdammten Zug ein und fuhr los, sozusagen im Morgengrauen. Das ist nicht mal so ein schlechter Ausdruck, Morgengrauen, wenn sich mal einer vorstellt, wie mir zumute war. Irgendwann habe ich dann das Ortsschild gesehen, da war es längst hell. In Großbuchstaben stand da, Kleinmenschen. Da bin ich raus, weil in Kleinmenschen, da stand Tante Luzis Laube unter der ollengroßen Eiche, unter Naturschutz und ich dachte, da sucht mich bestimmt keiner. Es war wunderbar. Der Regen hatte aufgehört, der Schlüssel hatte Tatsache wie immer unter dem Abtreter gelegen. Die kleine Speisekammer war immer noch voller Allmachtgläser, jede Menge Kirschen, Mirabellen, Apfelstücke, Kürbis und Senfgurken. Blöd war nur, dass kein Radio da war, Fernseher sowieso nicht und ich hatte den Gameboy vergessen. Es gab nur ein paar alte Zeitungen, Apothekenpost und so. Und dann dieses Märchenbuch. Naja, da habe ich eben das gelesen. Eigentlich ziemlich irre Storys, diese ollen Märchen, hatte ich irgendwie total vergessen. Zwischendurch stellte ich mir so Geschichten vor, wie im Film. Kurze Einstellungen, das Ferienhaus, immer noch Dauerregen. Am Fenster eine einsame Frau, die durch die Scheibe starrt, die Augen voller Tränen. Oh mein Gott, was habe ich getan? Mein armer Junge, mein Oliver, wohin nur bist du gegangen? Cut. Früher Morgen. Im Badezimmer. Ein einsamer Mann. Seine dunklen Augenringe spiegeln sich im Kristallspiegel vor ihm mit dem fürchterlichen Goldrand. Mit zitternden Händen hält er sein Handy ans Ohr. Ja, mein Sohn. Wer denn sonst? Die Vermisstenanzeige. Ja. Was heißt denn, manch einer wird vermisst? Du Riesenarschloch, das geht hier um meinen Sohn, um meinen Olli, um Olli. Gott. Vielleicht würden sie mich ja auch gar nicht vermissen, dachte ich. Vielleicht hatten sie ja auch genug damit zu tun, sich zu streiten. Dieser Gedanke war allerdings nicht sehr tröstlich. Jedenfalls aß ich jede Menge Kompott in Tante Luzis Speisekammer und las dabei in dem Buch diese ollen Märchenkamellen, wo es richtig krasse Strafen für schlechte Taten gibt. Im Backofen verbrennen oder mit Pech bekleckert werden, das nie wieder abgeht. Oder Wackersteine in den Bauch genäht und alle diese Dinge. Nicht schlechter als irgendein Horrorfilm eigentlich. Ja, mir ging's soweit ganz gut. Bis auf den Dünnpfiff. Und am Abend ging's mir so richtig elend, dass ich stundenlang auf dem verdammten Plumpsklo saß. Danach haute ich mich erschöpft auf das Sofa hinter dem wackeligen Küchentisch und schlief sofort ein. Ein grässliches Geräusch machte mich wach. Auf eins zu kriegen. Noch ein Stück nach links. Und jetzt Exaktement. Durchs Fenster sah ich die Speisekammer nach oben schweben. Sie hing mitsamt dem Eingekochten am Greifen eines Kranes. Und auf einmal. Für einen Moment schien mir, als wenn etwas nach unten gefallen wäre. Ziemlich große Teile, blitzartig schnell, ohne dass irgendein Aufprall zu hören gewesen wäre. Mir fiel ein, dass ich das Märchenbuch in der Speisekammer liegen gelassen hatte, als ich wegen dem Dünnpfiff aufs Plumpsklo gerannt war. Das war nun weg. Und alles Essbare auch. Aber es kam noch schlimmer. Und jetzt die ganze alte Hütte! Von unten hochheben, oder? Versuchsweise! Fahr den Greifer runter! Ich komm nicht runter! Noch Stücke nach rechts! Und jetzt! Es war ein komisches Gefühl. Plötzlich verstand ich, was gemeint war, wenn einer so verquast sagte in einem Film oder so, ich verlor den Boden unter den Füßen. Also ich verlor ihn. Das Sofa schwankte, die alten Dielen knarrten ganz fürchterlich und die Wände schienen schräg über mir zusammenschlagen zu wollen. Mir wurde extrem schwindelig. Ich rannte zur Tür raus. Was war denn das? Da war wer? War wer? Wer? Da rennt einer. Da rennt keiner. Drei sind das. Und ein Hund. Wieso sollen drei und ein Hund in der Laube gewesen sein? Die stand doch seit Jahren leer. Eben. Da stimmt was nicht. Quatsch. Mach weiter. Aber der machte nicht weiter. Er rannte mir hinterher. Und der andere auch. Sie waren mir dicht auf den Fersen. Und so ein saublöder Hund hechelte mir auch noch nach. Ich rannte. Ich weiß nicht warum. Aber mir fielen immerzu so affige Ausdrücke ein, die plötzlich absolut stimmten. Ich rannte um mein Leben. Aber dann stolperte ich über irgendeine dusselige Wurzel und fiel hin. Jetzt ist alles aus, dachte ich noch. Und dann dachte ich gar nichts mehr. Als ich wieder was dachte, dachte ich, wer sind denn die? Sie saßen neben mir am Wegrand und sahen mich an. So eine komische Uralte, so ein komisches, dickliches Mädchen und so ein komischer, grauzottliger Hund. Aber die Leute vom Kran waren es eindeutig nicht. Die sind weg, weil ich geschrien habe wie am Spieß. Die sind weg, weil ich mit meinem Besen gedroht habe. Die sind weg, weil ich so furchterregend geheult und meinen Rachen weit aufgerissen habe. Ich konnte einfach nicht glauben, was ich da sah und hörte. Hey, Junge, was machst du da? Ich kneife mich. Das tut doch weh. Soll ja wehtun. Sehr bizarr, lieber Knabe. Und warum? Weil ich aufwachen muss. Du bist wach. Du sprichst doch. Eben nicht. Du sprichst und bist ein Hund. Also bin ich nicht wach, sondern träume. Ich bin kein Hund. Ich bin der Wolf. Ja, klar. Und ich bin die sieben Geißlein. Ach, der Wolf doch nicht. Ich bin der andere. Seh einmal die schönen Blumen, die hier umherstehen. Warum guckst du dich nicht um? Ich glaube, du hörst gar nicht, wie die Vöglein so lieblich singen. Du gehst ja für dich hin, als wenn du zur Schule gingest. Und es ist so lustig hausen im Wald. Lustig hausen. Fehlt nur noch, dass Äpfel an den Bäumen hängen und rufen, ach, schüttel mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif. Wahrlich lustig ist es außen. Fehlt nur noch, dass ich mit dem Kopf wackle und sage, ei, ihr lieben Kinder, wer hat euch hierher gebracht? Kommt nur herein und bleibt bei mir, es geschieht euch kein Leid. Solcherlei Sätze sagten sie, und krückten sich vor Lachen dabei nicht ein. Ich fühlte mich total überfordert. Ob man, dachte ich, durch die ausschließliche Ernährung mit Kompott nicht nur Dünnpfiff kriegen, sondern auch den Verstand verlieren kann, wenn man sich zudem geistig nur mit so alten Märchenkamellen beschäftigt. Panik überkam mich. Das heißt fast, ich beschloss, die Situation cool durchzuschecken. Ihr seid wer? Marie, die Pechmarie. Die Hexe, die mit dem Pfefferkuchenhaus, auch wenn es jetzt nicht mit da ist. Der Wolf, also nicht der mit den Geißlein, sondern der andere, aber auch mit Wackerstein im Bauch. Das heißt zurzeit ja noch ohne. Ernsthaft bitte, und keine Romane. Kurz und knapp, ihr kommt woher? Aus dem Buch. Aus dem Buch. Dem Buch. Dem Buch? Welchem Buch? Dem dicken roten, du weißt schon. Hast drin gelesen, Knäblein. Von früh bis abends, von abends bis früh. Die dicken Männer haben's mit ihrer Höllenmaschine mitsamt dem kleinen Häuschen hochgehoben und... Da seid ihr. Schnell raus. Ehe es zu spät war. Die Augen zu und durch die Buchdecke hinab ins Ungewisse. Bloß raus. Aus den Geschichten. Da waren wir schon so lange drin. Da sind wir einfach... Raus. Genau, raus. Das Ganze erschien mir technisch eher unwahrscheinlich. Aber von der Sache her total klar. Ich verstand sie gut. Ja, ich verstand sie einfach verdammt gut. Raus wollten sie. Einfach raus aus den alten Geschichten. Ich dachte an diese Regennacht. Als ich plötzlich los bin. Auch raus. Einfach raus. Tja, und da saßen wir nun. Alle vier am Rande eines Weges. Irgendwo im Wald. Eine alte Hexe. Die mit Pech bekleckerte Marie. Der böse Wolf. Und ich. In einer neuen Geschichte. Aber wie nun weiter? Erst mal was zwischen die Zähne. Wo wohnt deine Großmutter, Knabe? Ist die noch gut beieinander? Die ist weit weg, in Hamburg. Wieso willst du eigentlich noch Omas fressen, wenn du raus bist aus deiner Geschichte? Ach so, na klar, ja, da bin ich ja raus. Aber zwischen die Zähne brauchte ich was. Ah, was Saftiges, was Frisches, was Knackiges. Hey, was machst du da, du blödes Vieh? Sag, warum hast du so große Augen? Nee, spinnst du? Sag, warum hast du so große Hände? Hau ab, alte Töne, geh mir von der Wäsche! Sag, warum hast du so einen großen Mund? Hilfe! Warte, Pfoten weg! Gleich fresse ich dich. Gleich kriegst du eins in die Fresse. Weg da! Hilfe! Ei, ihr lieben Kinder, kommt zu mir. Kommt nur zu mir, reicht mir die Hand. Das heißt, ein Fingerlein genügt. Hau ab, du alte Hexe. Denkst wohl, du kriegst den frischen, fetten Bissen. Hilfe, sie wollen mich fressen. Hört auf mit dem Scheiß. Sofort. Oder ich lasse euch hier alleine sitzen. Dann könnt ihr euch in Ruhe gegenseitig auffressen. Und das war sie dann auch schon, eure neue Geschichte. Ging schnell zu Ende. Wenn ihr euch wie in den alten Geschichten aufführt, gibt's keine neuen. Du redest klug, Knabe. Wie ist dein Name? Oliver. Oder kurz und knapp Olli. Was also schlägst du vor, verehrter Oliver, liebwerter Olli? Du kennst dich wohl aus in dieser Welt, die nicht zwischen zwei Buchdeckeln eingeschlossen ist? Na ja, so einigermaßen. Doch, schon. Ja, los. Dann sag, wie geht's jetzt weiter mit uns? Ja, sprich, Knabe. Sag was. Ja. Ja, sag schon. Sag's uns. Sag's uns. Ja, sag. Sie sah mich erwartungsvoll an. Ich war ziemlich mummig. Wo sollte ich bloß mit ihnen hin? Ich wusste ja noch nicht einmal, wo ich mit mir selber sollte. In diesem Moment fiel mir Big Hugo ein, dieser Superman mit der krächzenden Stimme aus der Vorabendserie, die vor einem Jahr immer Dienstag lief. Der sagte mit dieser coolen, krächzenden Stimme immer, wenn er nicht mal weiter wusste, neues Spiel, neues Glück. Neues Spiel, neues Glück. Und schon flutscht es wieder. Genau. Was denn genau? Der liebwerte Olli meint, wir müssen etwas Neues anfangen. Dann haben wir auch Glück. Genau. Na toll, das ist doch kein Vorschlag. Das ist doch bloß ein blöder Spruch wie aus dem Märchenbuch, ehrlich. Das ist nicht aus dem Märchenbuch, sondern aus einer Fernsehserie. Aber davon hast du ja keine Ahnung. Fernsehsellerie? Was ist das? Olli, sei nicht beleidigt. Ich hab's nicht so gemeint. Ich kann bloß so Sprüche nicht leiden. Da denke ich, es schreit gleich wieder los, so wie, zieh mich heraus, wir sind schon längst gebacken. Du kennst ja die Geschichte. Also, Fernsehsellerie. Ist das zum Sehen oder zum Essen? Nicht Sellerie. Serie. Zum Sehen ist das. Oh, schade. Zum in die Ferne sehen? In etwa. Das ist jetzt nicht Thema. Ihr lernt das alles noch kennen. Wir müssen uns zuerst einen Plan machen. Versteht ihr? Neues Spiel, Neues Glück. Genau. Also, ich schlage vor, ich mache los und fange ein paar Hasen. Die Hexe macht ein Feuer, Marie häutet und zerteilt die Viecher, Olli bratet sie und dann schlagen wir uns alle miteinander die Bäuche voll. Ah, Kittikitt, ich esse kein Hasenfleisch. Und schon gar nicht ziehe ich denen die Haut ab, das ist ja eklig. Meinetwegen können wir es auch roh essen, aber gebraten schmeckt's euch ja besser. Also, ich finde das schon etwas unpassend, wirklich, Wolf. Hasen tot machen und braten. Na hallo, willst du lieber kleine Kinder braten? Findest du das passender? Oh, gemein, er ist so gemein zu mir, so gemein. Wirklich, Wolf, das war übel. Echt, entschuldige dich. Na gut, das war mehr so ein Spaß zwischen Kollegen, Frau Hexe. Nicht ernst gemeint. Wir sollten damit nicht mehr spaßen. Wir sind doch nicht umsonst alle drei zur gleichen Zeit aus dem Buch gewitscht. Wir hatten doch alle drei die alten Geschichten satt. Nie wieder. Nie wieder kleine Kinder ins Haus locken, einsperren und... Ach, ich möchte gar nicht mehr daran denken. Na ja, klar. Ich will auch keine Omas und kleine Mädchen mehr fressen. Aber Hasen ist doch wohl wirklich was anderes. Ach, ich möchte ganz wer anderes sein. Zum Beispiel Dornröschen. Obwohl, die waren ein bisschen dusselig. Jedenfalls wenigstens keine Schwester haben, die alles besser kann. Vielleicht bin ich ja nur aus Trotz faul gewesen. Verzogen und verhätschelt warst du auch. Na und? Was konnte ich denn dafür? Außerdem, das ist alles vorbei. Schluss. Aus. Hast du auch eine Schwester? Nee, Gott sei Dank nicht. Einen kleinen Bruder? Nee, auch keinen großen. Oha, Einzelkinder werden besonders gut gefüttert. Entschuldige. Armer Oliver, du hast ja kein Zuhause mehr. Die bösen, dicken Männer haben mit ihrer Höllenmaschine euer kleines Hütchen zerstört. Das war nicht mein Zuhause. Das war nur Tante Lucys Laube. Ich werde euch später erzählen, warum ich da war. Jetzt geht es um unseren Plan. Einverstanden. Um den Plan, ja. Den Plan? Ja, den Plan. Wir saßen an diesem Waldweg im Gras und starrten uns an. So ein bisschen Wind war aufgekommen und eigentlich war es auch ziemlich kühl. Ein mieser Sommer war das. Immerhin regnete es nicht mehr. Ich versuchte mir vorzustellen, was ich mit diesen drei ulkigen Typen zusammen anstellen könnte. Es gelang mir nicht. Stattdessen spulte sich vor meinem inneren Auge ein ganz anderer Film ab. Das Ferienhaus. Kamera aus Fenster. Dahinter eine einsame Frau. Klein und allein. Auf einem kitschigen Bauernholzstuhl sitzend. Cut. Ein einsamer Mann. Unrasiert, übernächtig, kommt ins Zimmer. Er legt mit zitternden Händen eine Zeitung auf den Tisch. Wendet sich ab. Cut. Groß im Bild die Schlagzeile. Zerstückelte Kinderleiche am Bahndamm gefunden. Ein Schrei. Cut. Ihre Augen. Seine Augen. Cut. Donnerschlag. Blitzregen. Cut. Filmriss. An dieser Stelle brach der Film ab. Da war bloß noch so ein blödes Flimmern, was mir irgendwie in meinen Kopf wehtat. Ich musste mich auf etwas anderes konzentrieren. Auf den Plan. Genau, darum ging es. Und ich hatte plötzlich eine, wenn auch etwas undeutliche Idee. Jedenfalls kam mir so ein Gedanke, der vielleicht die Chance zu einer Idee hatte, die vielleicht in einem Plan umschlagen könnte. Ja, was ich euch schon längst fragen wollte, was habt ihr eigentlich so drauf? So drauf? Worauf drauf? Ja, drauf. Worauf? Ich meine, was könnt ihr so? Oh, Oliver, du weißt, darüber soll nunmehr nicht geredet werden. Eben. Genau. Ich meine außerdem, außer faul, böse oder hinterlistig sein. Was habt ihr sonst noch so drauf? Nee, das habe ich jetzt nicht richtig ausgedrückt. Seid doch nicht sauer. Ich meine ja nur, vielleicht könnt ihr ja noch mehr als in euren alten Geschichten. Oder sagt einfach, was ihr gerne machen würdet. Fressen. Ich will endlich was fressen. Roh oder gebraten, Hauptsache was zwischen die Zähne. Ich habe es satt, eine alte Hexe zu sein. Lieber wäre ich eine Fee, eine gute natürlich. Oder eine schöne junge Nixe, die am Meeresrand liegt und zarte Weisen singt. Und dann komme ich angejagt, schleiche mich heran, beiße dir den ollen Schuppenschwanz ab. Schon wieder, er ist schon wieder so gemein. Ja, oder ich rette dich. Bevor so ein gruseliges Seeungeheuer dich verschlingen kann, schnappe ich zu und ziehe dich aus dem Wasser. Das würdest du tun? Du würdest mich retten? Ja, warum nicht? Jemanden retten ist auch ganz spannend. Und du, Marie? Ach, störe ich auch nicht euer tolles Gespräch? Ist ja nett, dass ich auch was sagen darf. Was sickst du so rum? Mach den Mund auf, rede und fertig. Ach, quatsch mich hier nicht so dusselig an, du. Ich weiß nicht, was ich will. Ob ich wirklich Dornröschen oder so oder irgendwer anders sein will. Vielleicht wäre es erstmal ganz schön, ein paar gute Freunde zu haben. Naja, oder so. Ansonsten, ich kann ganz gut singen, glaube ich. Das habe ich einigermaßen drauf, ja? Echt stark mit dem Singen. Lässt sich was draus machen, möglicherweise. Wenn wir alle vier vielleicht so eine Art Songgroup, aber zuerst, ja, mit den guten Freunden und so, das wäre doch auch drin. Was meint ihr? Ein Wolf geht auch als Freund? Ja, klar doch. Oh, ich bin ganz gerührt. Meine Freunde, lasst uns diesen schönen Moment feiern. Oh ja, mit einem Fest. Ja, jetzt weiß ich, was ich will. Ich will ein Fest feiern. In allen schönen Geschichten kommen Feste vor, bloß in meiner gab's keins. In meiner auch nicht. Und auch in meiner nicht. In diesem Moment sah ich es wieder vor mir. Das Plakat. Es hatte irgendwo am Bahnhof in kleinen Menschen geklebt. Und ich war vorbeigegangen und hatte das nicht weiter beachtet. Burgfest in Großmenschen hatte drauf gestanden. Und irgendwelche Ritter und so altertümliches Zeug hatten sie auch noch drauf gepinselt. Und von Großmenschen konnten wir nicht allzu weit entfernt sein. Folgt mir, sagte ich. Und ich hatte da einen ziemlich coolen Ton drauf. Nicht schlechter als Big Hugo aus der Dienstagabend-Vorabendserie. Ich hörte was. Feine Melodien sind's, mit Zimbeln und auch Hörnerklang. Ein Fest, gewiss, es ist ein Fest. Ist es ein Fest, liebwerter Olli? Wir sind durch den Wald durch. Man sieht schon Häuser. Ein Kirchturm auch. Zwiebelförmig ist der. Das ist der von Großmenschen. Klar, ein ziemlich kleines Kaff, aber großes Burgfest. Ganz sicher, sie feiern dein Fest? Ich will hin zum Fest. Lasst uns zum Feste gehen, liebe Freunde. Bei Festen gibt's was Festes zwischen die Zähne. Gesottenes, gebratenes. Was zu lachen, was zu singen, was zu tanzen. Und wie sehe ich aus? Mit diesem blöden Pech überall. Und ich? Nicht besser. Ich hab das alte, schwarze, faltige Gelump auch satt. Als ob's auf die Kleider ankäme. Sagt einer schnell, dem ringsherum ein Fell wächst. Liebwerter Olli, schaff uns Kleider, dass wir zum Feste wohlgerüstet sind. Schaff uns Kleider. Sie waren irgendwie unschlagbar. Sie sah mich an, als ob ich einem Märchenbuch entsprungen wäre und nicht sie. Aber noch, bevor ich irgendwas in meinem berühmten Big Hugo-Ton krächzen konnte, sah ich den Container am Straßenrand. Kleidersammlung. Das war die Lösung. Mit vereinten Kräften kippten wir das Teil um. Hau rück! Hau rück! Oh. Oh. Oh. Bedient euch! Wie wunderschön! Säcke und Tüten, die glänzen wie feines Silber. Ein Schatz! Das nun nicht, ist bloß Plaste. Aber wenn wir Glück haben, ist was Brauchbares drin, in den Tüten. Was zu fressen, will ich hoffen. Alles bloß Stoffgelump. Aber hier riecht's interessant. Weg da, da will ich ran. Bloß ein alter Schuh. Behalt ihn, den mein ich doch nicht. Aber da, oh, wie schön. Welch zartes Gewand. Gib mir das. Na, ich will's probieren. Nein, ich. Streitet euch doch nicht dauernd. Ist eh bloß ein Nachthemd. Blöde Weiber. Sag mal, gibt es diese glänzenden Dinger nicht auch mit was zu fressen drin? Ha? Nee, jedenfalls hier nicht. Aber da finden wir auch noch was. Hauptsache, du benutzt dich anständig. Keine Omas und keine kleinen Mädchen anfallen. Überhaupt? Da fällt mir ein, wir müssen nicht anleihen. Hä? An was? Anleinen. Große Hunde müssen an der Leine geführt werden. Ich bin kein Hund, ich bin ein Wolf. Niemals und nimmer geht ein Wolf an einer Leine. Oh nein! Oh, seht doch, es kommt durch! Es kommt auch hier durch die neuen Kleider durch, das verdammte Pech! Die blöde Frau Holle, die hat's für immer verwunschen. Hätte ich ja gleich in dem alten Märchenbuch bleiben können. Oh, seht noch, wie schön. So durchsichtig grün, so fein gesponnen wie das Schaumkleid einer Nixe. Oh, solch ein Gewand trug ich noch nie. Wie sehe ich aus? Sagt an. Naja, irgendwie schon cool. Doch. Na toll! Bloß ich mit dem ekligen Pech wieder. Ungerecht ist das! Keine Leine, niemals! Ruhe! Krass ist das mit euch. Also folgendes. Sie, Frau Hexe, ziehen dieses Felljäckchen über das Gewand. Warum? Naja, es sieht sonst, man sieht ja, ich meine, sie frieren sonst. Außerdem, es sieht dann vornehmer aus. Wahrhaftig? Also gut, gib her. Und du, Marie? Brauchst was, wo Flecken schon drin sind. Hahaha, verspotten kann ich mich selber. Nein, ich meine Flecken als Muster. Hier, das Kleid mit dem schwarz-weißen Kuhfellmuster. Das ist außerdem total in. Zieh's an, dann fällt's nicht mehr auf mit den Pechflecken. Glaubst du? Definitiv. Ach so, wie heißt, wie ganz bestimmt. Und du? Keine Leine. Du willst was zu fressen? Genau. Deshalb willst du mit uns aufs Fest? Genau. Aber da kann kein Wolf hin. Höchstens ein Schäferhund. Ich bin kein Hund. Und zwar an der Leine. Gefällt mir nicht. Du gewöhnst dich schon. Hier, wir nehmen diesen Gürtel. Der gefällt mir nicht. Erst kommt das Fressen, dann die Schönheit. Übrigens, es gibt ganz berühmte Schäferhunde. Die fressen keine Menschen, sondern retten Menschen. Da gibt's sogar Filme darüber. Filme? Geschichten eben in Bildern. Also Bilder, die sich bewegen, wie richtig. Nur eben im Film. Wie das? Das geht? Ohne Hexerei? Ja. Ich erklär's euch später. Kommt jetzt. Was für eine Welt voller Wunder. Erstmal sehen. Erstmal fressen. Und das Singen nicht vergessen. Hey, Moment. Das war eben ein starker Text. Das wird unser Song. Unser großer Auftritt. Was? Wie? Wann? Jetzt. Sing das einfach mal. Frau Hexe, sie zuerst. Was habe ich gleich gesagt? Eine Welt voller Wunder. Eine Welt voller Wunder. Erstmal sehen. Eine Welt voller Wunder. Erstmal fressen. Eine Welt voller Wunder. Und das Singen nicht vergessen. Singen macht die Welt noch bunter. Toll. Und gleich nochmal. Eine Welt voller Wunder. Erstmal sehen. Eine Welt voller Wunder. Erstmal fressen. Eine Welt voller Wunder. Und das Singen nicht vergessen. Singen macht die Welt noch bunter. Ich fühlte mich ziemlich gut. Nehme gegen Marie in ihrem Kuhfellmusterkleid und sah damit sehr nett und unbekleckert aus. Die Frau Hexe tanzte in ihrem grünen, seidenen Nachthemd mit dem verschlissenen Felljäckchen darüber den Weg entlang. Und an meiner Seite trottete ein bisschen knurrend, aber brav, an den geflochtenen Ledergürtel angeleint der Wolf. Ich hatte mir aus dem Container einen alten Hut gefischt, so einen Cowboy-artigen mit breiter Krempe. Konnte mir keiner so leicht ins Gesicht sehen damit. Wolf, bei Fuß! Bratwürste! Später, komm jetzt! Denn jetzt zur schönen Sommerszeit ist es wieder einmal soweit. Es stehen für euch bereit vier Rittersleut aus alter Zeit. Zum Burgfest ladet sie euch ein. Herein, ihr Leute! Die Eintrittskarten bitte. Was denn für Eintrittskarten? Wir wollen Würste, etwas zwischen die Zähne. Oh Gott, Hilfe! Oh nee, jetzt hab ich mich aber erschrocken. Da dachte ich doch wirklich, der Hund spricht. Mein Guster, nee, doch ihr seid von den Mitwirkenden nicht, ja? Geht nur durch, da hinten unter dem Portal ist die Bühne. Sprechender Hund. Na, ihr seid mir ja welche. Und für einen Hunger drüben am Stand bei Herrn Huckenfort gibt's eine Verpflegungsbonbons. Was sind Mitwirkende? Was sind Verpflegungsbonbons? Was ist die Bühne? Olli, ist das die Bühne? Und jetzt noch einen Applaus für unsere Old Boy Singers. Jawohl, das wird eine Zugabe für die Old Boy Singers hier aus Großmenschen. Wumms, wumms, ja das Wumms. Wumm, ja das Wumms, die alten Wumms, Wumm, ja das Wumms, Wumm, ja das Wumms, Wumm, die alten. Kommt schon, nun setzt Verpflegungsbonks. Da gibt's Essen und Trinken für den Wolf. Ja. Und danach geht's auf die Bühne. Auf die Bühne, wirklich? Sind wir dann Mitwirkende? Genau, unser großer Auftritt mit unserem Song. Das wird der Clou. Da schnallen die doch hier total ab. Was, singen? Wie diese zähen alten Burschen? Na, ohne mich. Ja, singen und tanzen. Jetzt, wo ich das seidene Gewand habe, ist mir nach Tanzen. Die spinnt doch. Wer will denn so eine alte Hexe tanzen sehen? Sei nicht wieder gemein. Die alten Männer singen doch auch. Ich will auf die Bühne und alle sollen mich sehen und mir zujubeln. Und keiner soll mehr Pechmarie zu mir sagen. Oh, Olli, sag du was. Mir knurrt der Magen schlimmer, als wenn Wackersteine drin wären. Und die Weibsbilder reden und reden und reden. Hey! Habt ihr das gesehen? Die winken uns zu. Wir sollen auf die Bühne. Kommt. Nee, ohne mich, ohne mich. Nicht doch, bleibt hier. Wolf, bei Fuß. Wolf, noch nicht, wartet. Du, Marie, Frau Hexe. Hallo, hallo. Der junge Mann dort unten sagt uns die nächsten Mitwirkenden an. Es sind, wenn ich richtig gehört habe, der Hund Wolf, das Duo Marie und Frau Hexe. In diesem Moment sah ich die Zeitung. Sie lag etwas zerknüllt zwischen Bierdosen und Papptellern. Neben einem übervollen Abfallbehälter. Ich konnte das Foto trotzdem ganz gut erkennen. Es war eine Aufnahme, die sie am ersten Urlaubstag gemacht hatten. Da schien noch die Sonne und ich hatte dieses uncoole T-Shirt an, das sie so schön fanden. Ich grinste auf diesem Foto ziemlich blöd. Aber zu erkennen war ich. Hol Olli, wo bleibst du denn? Hey, was ist denn mit deinem Hut? Was soll mit dem Hut sein? Wieso hängt der dir so im Gesicht? Sieht ja aus wie ein Räubergeselle, der sich fürchtet, erkannt zu werden. Lass diese antiquierten Sprüche, ja? Musst ihn nicht hänseln, Marie. Sieht doch verwegen aus mit dem breitkrempigen Hut. Mir war total schlecht, kotzübel. Das war kein Lampenfieber. Es lag an diesem blöden Foto in der Zeitung. Ich hatte Angst, entdeckt zu werden. Und noch mehr Angst hatte ich, als ich daran dachte, welche Ängste meine Eltern ausstehen mussten. Möglicherweise hatte ich ziemliche Scheiße gebaut. Einen Applaus, Herrschaften, für den singenden Hund Wolf, für Marie und Frau Hexe. Aber nun kommt auf die Bühne, unser Auftritt, Olli. Die liefen einfach auf die Bühne, die Leute klatschten wie bekloppt. Jetzt war keine Zeit mehr zum Nachdenken, jetzt musste gehandelt werden, das heißt gesungen. Ich zog meine Hutkrempe noch weiter runter und rannte ihnen nach. Bühne frei für unseren Wolfi, für Marie und Frau Hexe. Und wer bist du, Junge? Das ist der Liebwerte. Big Hugo, wir sind die Big Hugo Song Group. Los, Mädels. 1, 2, 3. Eine Welt voller Wunder. Erstmal sehen. Eine Welt voller Wunder. Erstmal fressen. Eine Welt voller Wunder. Und das Singen nicht vergessen. Singen macht die Welt noch bunter. Bravo, bravo. Ist er nicht niedlich? Da kann ich auch singen, der sprechende Hund. Ich hab der Kleine mit dem Hut, ist ein Bauchredner. Bravo, bravo! Weitermachen! Wie denn? Was denn? Wozu? Mach, mir fällt schon was ein. Neues Spiel, neues Glück, wir gehen voran und nicht zurück. Manchmal geht auch was daneben, das ist ebenso im Leben. Tot. Manchmal klebt's an dir, das Pech strengt sich an, es geht nicht weg. Brauchst du eben neue Kleider, bleibt das Pech, geht's trotzdem weiter. Geschichten sind wie alte Kleider, sind zu eng oder werden breiter. Man passt einfach nicht mehr rein. Dann zieht man sie aus, dann muss man raus aus den alten Geschichten. Da muss man neue dichten. Dann geht es weiter, ob es eng wird oder breiter. Man ist raus aus dem Schneider, hat den alten Kram vergessen, endlich Lust auf Neues fressen. Ja, na klar, ist doch wahr. Oder wie denken Sie? Also großartig. Danke, danke für diese einmalige Darbietung. Aber ich habe hier gar keine Angaben. Ich muss euch einfach noch mal fragen, ihr kommt woher? Na, aus dem Buch. Nicht doch, Marie. Wie? Dem Buch? Aus Buch. Sie meint aus Berlin Buch. Ach so. Ich verstehe, aus Buch. Ja, das ist ja der Ortsteil von Berlin. Aus Berlin Buch also. Eine weite Reise ist das bis hierher nach Großmenschen. Dafür einen Sonderapplaus. Und natürlich haben wir alle noch eine Frage. Wie habt ihr das hingekriegt mit dem sprechenden Hund, mit unserem Wolfi? Ich meine, dass der sogar singen kann, der Wolfi. Ich bin kein Hund. Also, großartig. Man denkt wirklich, er spricht. Schnauze, oder ich fress dich. Oh, witzig, total super. Ich hab das satt hier. Ich bin kein Hund, ich bin der böse Wolf. Wolf, komm sofort her! Wolf! Meine Bratwurst! Was ist das? Meine schönen Bratwurst! Die original zwei Zünder! Haltet ihn! Haltet den verdammten Hund! Aber so geht das doch nicht! Hört mal, Leute! Habt ihr denn die ordentlich kassiert? Ja, das Foto! Wieso wart ihr denn nicht angelangt? Der Junge mit dem Hut, der sah doch aus wie... Welches Foto aus der Zeitung? Ich stand doch eben noch hier! Haltet sie doch auf! Polizei! Polizei! Polizei! Polizei! Und da waren wir wieder mal am Rennen. Nur, dass es noch schlimmer war als nach dem Abaggern von Tante Luzis Laube. Mein Kopf produzierte wieder diese ganzen filmreifen Ausdrücke wie jetzt renne ich um mein Leben oder sie dürfen uns nicht erwischen, nicht ums Verrecken. Wo bist du, Olli? Schrei nicht so. Renn weiter, da vorne ist Wolf. Hier bin ich. Hier, mir nach. Und dazu kam, dass wir uns gegenseitig nicht aus den Augen verlieren durften. Aber das war auch irgendwie tröstlich. Ich meine, dass man in so einer Scheißsituation nicht alleine war. Unser Glück war vielleicht, dass so ein richtiges Unwetter aufzog. Es wurde fast dunkel, es blitzte und donnerte und alle schrien rum und liefen durcheinander. Wir fanden uns in so einem Wartehäuschen wieder, an so einer Bushaltestelle, ziemlich weit draußen am Ortsausgang, wo kein verdammtes Haus mehr stand. Es sah ein bisschen aus wie am Ende der Welt. Aber man konnte sich unterstellen. Oh, ich kann nicht mehr. Und kalt ist mir auch. So kalt. Gitti, Gitti, und die nassen Sachen kleben so eklig an einem dran. Aber wenigstens haben sie uns nicht gekriegt. Warum wollten die uns denn eigentlich kriegen? Sie jubelten uns doch erst zu und jagten uns dann von dannen. Nee, Olli ist weggerannt. Er hatte große Angst, schien mir. Also, das ist sehr viel komplizierter. Ich werd's euch erklären. Wie wär's vor mit diesen leckeren Zweipfündern über offenem Feuer gebraten? Geklaut? Na, mitgenommen. Eben im Getümmel. Wie es der Zufall will, habe ich noch zwei Flaschen dieses braunen Tranks geschnappt. Cola ist das. Und ich griff mir in aller Eile so eine große Tüte mit diesen kleinen Küchelchen. Kräppelchen heißen die hier. Lecker. So sind wir gut versorgt. Lasst uns was fressen. Zuerst was Herzhaftes. Die Würste. Ich hätte Ihnen das nicht zugetraut, ehrlich. Sie hatten ausgesprochen clever gehandelt, während ich in Panik nur ans Fortlaufen dachte. Wir aßen also zuerst die Würste, dann die Kräppelchen und tranken zwischendurch einen kräftigen Schluck Cola. Das Gewitter hatte sich inzwischen etwas verzogen, der Regen nachgelassen. Keinerlei Polizeisirenen waren mehr zu hören. Die Situation hatte sich total entspannt und ich wollte gerade mit der Big Hugo-Stimme einen coolen Spruch krächzen, da merkte ich, dass das nicht funktionierte. Da war so ein blödes Kratzen im Hals. Also total scheiße irgendwie. Scheiße, scheiße, scheiße. Liebwerter Olli, was ist denn? Was bedrückt dein Herz? Mann, heul doch nicht so. Ist doch ganz bestimmt nicht so schlimm. Denk doch bloß mal dran, was ich schon alles für Mist gebaut habe. Was soll schon Schlimmes passieren? Wir sind doch auch noch da. Deine Freunde. Denk bloß mal, ein Wolf zum Freund haben. Das ist doch was. Du hast uns geholfen, jetzt helfen wir dir. Bloß wie? Unsere neue Geschichte, die muss doch weitergehen. Ja, bloß wie? Ja, wie? Menschenskind, da wird uns was einfallen. Meinetwegen gebe ich das mit dem Wolf auch auf und mache euch den Hund so richtig mit Leine und so. Und mit Leute retten, wie in diesen, wie hieß es doch gleich, in diesen Filmen. Das würdest du tun? Ehrlich? Großes Wolfs. Ich meine, Hunde-Ehrenwort. Ich wollte noch was sagen, aber es ging irgendwie nicht. Da war so eine Art Kloß im Hals. Ich sagte eine ganze Weile nichts. Und sie sahen mich diese ganze Weile erwartungsvoll an. Und dann sagte ich doch etwas. Verdammt, jetzt haben sie uns. Wer? Wieso? Was ist? Runter los und in die Bank hier. Und kein Mucks. Ui. Was das für ein Gewitter war. Seht ihr? Mir läuft der Regen immer noch die Hutkrempe hinunter. Aber was rede ich? Hier ist ja niemand. Schade, denn es sieht sicher lustig aus, wie der Regen, oder besser, ein Rest von dem, was einmal Regen war, über den Rand meiner Hutkrempe läuft und mir aufs Gesicht und aufs Hemd tropft. Eben dachte ich, hier ist jemand. Nun, egal. Da hier niemand ist, muss ich mich wohl getäuscht haben. Dabei schien es mir, es wäre jemand weggelaufen, mit einem zweiten, dritten oder vierten jemand weggelaufen und hätte sich hier in diesem Bushäuschen verkrochen. Vielleicht unter dieser Bank, auf die ich mich gerade setze. Aber da fasse ich jetzt keinesfalls drunter. Ich könnte mich erschrecken. Oder jemand erschreckt sich und denkt noch, ich wäre ein Polizist, der Leute sucht, die weggelaufen sind. Oh nein. Sie sind kein Polizist? Bestimmt nicht. Ehrenwort? Ehrenwort. Und falls da noch jemand unter der Bank sitzt, lade ich alle herzlich ein, hier neben mir Platz zu nehmen. Sagte der seltsame Mann mit dem Hut, von dem wirklich immer noch ein bisschen Wasser runtertropfte. Kommt raus, kommt. Marie, kannst du kommen? Schönen guten Abend, meine Freunde. Guten Abend. Guten Abend. Ja, guten Abend. Wenn ich mich vorstellen darf, Dieter Dichtermann. Mit wem habe ich die Ehre? Olli, das heißt Oliver Kluge, heiße ich. Und das sind meine Freunde. Marie? Ja, Marie. Frau Hexe? Frau Hexe. Und Wolf? Jetzt Hund. Und wie ich sie kennengelernt habe, Das ist eine Geschichte. Die ist total unglaublich. Ach, die meisten Geschichten sind unglaublich. Jedenfalls, wenn man sich die Mühe macht, sie auf den Punkt zu bringen. Das heißt letztlich, sie einfach ein bisschen auszuspinnen. Ich mache den lieben langen Tag nichts anderes. Und dann brauche ich einen Abendspaziergang, um die noch nicht fertig gedachten Gedanken weiterzudenken. Und wenn ich Glück habe, werden es Geschichten. Und wenn ich fleißig war, werden es unglaubliche Geschichten. Allerdings bin ich darauf angewiesen, Leute zu treffen, die was erlebt haben und mir davon erzählen. Tja, und wenn sie mir nichts erzählen, sehe ich sie mir halt so lange an, bis mir selber einfällt, was sie mir erzählen könnten. Und das tat er dann auch. Er zog eine Pfeife aus seiner Jackentasche, stopfte sie mit Tabak, der nach Vanille roch, und begann zu paffen. Er sah uns freundlich an und schießt dabei runde Rauchringe in den Abendhimmel. Ich weiß nicht, wie das kam, aber auf einmal fing ich an zu erzählen. Von Anfang an. Von dem verregneten Sommerurlaub und meinen herumstreitenden Eltern. Von der Laube, dem Märchenbuch und von dem, was mir mit Marie, Frau Hexe und Wolf passiert war. Kompliment. Das ist wirklich eine ganz und gar unglaubliche Geschichte. Sie glauben mir nicht? Sie können ihm wirklich glauben. Es ist alles wahr. Er ist weggelaufen und wir sind aus dem Buch rausgefallen. Unglaublich. Ich liebe unglaubliche Geschichten. Na ja, schön, gut. Aber nun geht es darum, wie es weitergeht. Wenn einer aus einer Geschichte abhaut und nicht weiter weiß, gibt es nur eine Rettung. Man muss wieder in einer neuen Geschichte ankommen. Wie geht das? Seht einmal die Lichter da hinten. Das ist der Nachtbus. Wir bringen zuerst Olli nach Hause zu seinen Eltern. Denn seine Geschichte dort ist noch längst nicht am Ende. Und dann? Was wird dann? Mit uns? Was wird mit uns? Wir sind doch Ollis Freunde. Das könnte doch schon der Anfang einer neuen Geschichte sein, oder? Keine schlechte Idee. Ja, darüber muss man nachdenken. Ja, ja. Steigt ein, meine Freunde. Wir fahren los. Jetzt geht es weiter. Das Komische ist, dass ich mich von da an nicht mehr richtig erinnern kann. Wir stiegen in den Bus und ich muss gleich irgendwie eingeschlafen sein. Ich glaube, wir sind dann noch im Taxi gefahren. Und dann stand dieser komische Herr Dichter mal mit mir vor unserer Haustür. Und dann war alles ein bisschen wie im Film. Mein Gott. Olli! Oliver! Was ist denn jetzt schon wieder los? Na, endlich. Du verdammter Herumtreiber. Mein Junge. Wirklich richtig großes Kino. Und ich war der Hauptdarsteller. Und meine Rolle war extrem schwierig. Hallo. Herr Dichtermann. Wo sind die anderen? Mit wem redest du, Oliver? Marie? Wolf? Frau Hexe? Hier ist niemand, Junge. Vielleicht hat er Fieber. Wer ist der Dichtermann, Olli? Der Mann mit dem Hut. Wo der Ring runtertropft. Oh Gott, er hat doch Fieber. Wo bist du bloß gewesen, Olli? Lass ihn, keine Fragen jetzt. Komm erst mal rein, mein Junge. Alles wird sich klären, ja? Alles wird gut. Sie behandelten mich wie ein rohes Ei und sie waren total glücklich. Es war das Happy End aus der Familienserie. Aber dann begannen sie, mich vorsichtig auszufragen. Und als ich ihnen erzählte, was mir passiert war, holten sie das Fieberthermometer und steckten mich ins Bett. Sie waren einfach nicht in der Lage, mir zu glauben. Und das hält leider bis heute an. Du, Olli? Mhm? Dieses neue Mädchen aus deiner Klasse, die gestern bei uns war. Wie heißt sie doch gleich? Marie? Sie heißt Marie. Also, ich finde sie wirklich ganz nett. Aber irgendwie ist sie nicht, wie soll ich sagen, nicht sonderlich adrett? Was denn? Sie hat immer total scharfe Klamotten an. Findest du? Aber immer ein bisschen schmuddelig, oder? Ach, das ist doch nur, weil die Flecken immer noch durchkommen. Welche Flecken? Na, die von dem Pech natürlich. Welches Pech? Oh mein Gott. Olli, du und deine Geschichten! Was ist los? Warum bist du so gereizt? Ich bin nicht gereizt! Man hört es. Worum geht's denn? Ach, nichts. Wir haben nur von seiner neuen Mitschülerin geredet, von dieser Marie. Marie? Ist das nicht die mit dem großen Schäferhund? Dem Wolf. Der wie ein Wolf aussieht, genau. Der aus dem Tierheim. Scheint so. Das ist ein schönes Tier, aber der geht wohl nicht gern an der Leine, ne? Der zerrt die immer geradezu hinter sich her. Naja, er ist noch ein bisschen wild, aber dafür kann er ja sprechen. Der kann was? Menschenskind. Olli, du und deine Geschichten! Es ist zwecklos, solchen Leuten wie meinen Eltern diese Geschichten zu erzählen. Ich meine, wenn man sie auf den Punkt bringt, das begreifen sie einfach nicht. Ich habe meiner Mutter deshalb auch gar nicht erst gesagt, dass ich inzwischen auch weiß, was die Frau Hexe macht, die wir kürzlich getroffen haben. Marie geht nämlich zum Kinderballett einmal die Woche und ich bin da mal mit hin. Und wer ist da ihre Lehrerin? Frau Hexe. Es ist einfach unglaublich. Ein Glück bloß, dass es wenigstens einen Menschen gibt, der mir glaubt. Das ist dieser ulkige Herr Dichtermann. Den habe ich nämlich auch wieder getroffen. Am Bahnhof Zoo. Es regnete. Und ich habe ihn zuerst gar nicht erkannt. Er stand da und trank eine Büchse Bier. Aber dann sah ich, wie der Regen wieder über seine Hutkrempe tropfte. Da bin ich zu ihm hin und habe ihm erzählt, wie ich meine Freunde wieder getroffen habe. Wahnsinn. Eine unglaubliche Geschichte, Olli. Echt stark. Wirklich, Olli. Du und deine Geschichten. Eine unglaubliche Geschichte. Kinderhörspiel von Gabriele Bigott. Es spielten Olli, Marcel Walter, Marie, Mira Partecke, Hexe, Carmen Maja Antoni, Wolf, Udo Korschwald, Mutter, Cornelia Lippert, Vater, Boris Aljinovic, sowie Karl-Hermann Risse, Ursula Karusseit, Hans-Uwe Bauer, Alexander Höchst, Klaus Retsch und Wilfried Loll. Musik, Trütsch, Schnitt, Barbara Zwirner, Ton, Bernd Friebel, Regieassistenz Katrin Martin, Regie Karl-Heinz Liefers. Produktion Deutschlandradio Berlin 2001. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute mitten unter uns. Die bekannten Märchen gibt's aber auch weiterhin noch, wie zum Beispiel das von der Gold- und der Pechmarie. Märchenhaft geht es auch nächsten Sonntag zu bei eurer Sendung mit dem Vogel in einer Geschichte über einen echten Pechvogel. Was ist denn nun schon wieder los? Och, der schöne Teller. Hab ich dir abwaschen nicht verboten? Ich wollte doch nur helfen. Ich weiß, dass du mir helfen wolltest, aber du hast zwei linke Hände. Wer zwei linke Hände hat, kann nicht abwaschen. Ja, Vater. Dann will ich die Scherben wegholen. Hände weg! Ah, jetzt hast du dich auch noch geschnitten. Zeig doch mal her. Ach, Pechvogel, was soll ich nur mit dir machen? Ich weiß nicht. Vielleicht hacke ich Holz. Um Himmels Willen! Bei deiner Schusslichkeit hackst du dir ins Bein. Am besten, du setzt dich in die Stube und machst gar nichts. Das ganze Wochenende? Geh meinetwegen spazieren. Aber nicht so weit, sonst verläufst du dich. Der schöne Teller. Verdammt! Hast du dich geschnitten, Vater? Ja, hol einen Lappen schnell. Einen Lappen? Ja, ein... In der Kommode. Nun mach doch schon. Hier ist kein Lappen. Und in der Truhe. Auch nicht. Vielleicht im Schrank oder im Tischkasten. Oh. Nicht mal richtig suchen kannst du. Ja, wo denn, Vater? Schon gut, mein Sohn. Geh nur spazieren. Der arme Pechvogel spaziert in die Welt hinaus, um Erfahrungen zu sammeln. Aber keiner will was mit ihm zu tun haben. Mit ihm, dem Pechvogel. Außer einer Prinzessin. Prinzessin Glückskind heißt sie und ruft ihn zu sich in den Schlossgarten. Und dann aber hört selbst das Märchen Pechvogel und Glückskind nächsten Sonntag um 13:30 bei eurer Sendung mit dem Vogel.